Summer Jam Mixtape. Intro, yeah. Die Worte, dein Mixtape, ihr sollt es jetzt haben. Denn Summer Jam rollt in einem goldenen Wagen. Ich hab es erreicht, also sag mir Bescheid, wenn der Partner nicht recht hat. Innerhalb zwei Jahren rappen gelernt. Bring all deine Homies, die smacken sie gern. Von mir könnt ihr Deppen noch lernen. Denn hält mir ein Stern und doch sind fertig. Weiß nicht, wo das Leben mich hinführt. Weiß nicht, wo der Wind mich jetzt hinweht. Ging mit viel wem oder ist mein Name nur einer von vielen, der drin steht im Game. Also Bruder, zeig mir den Weg auf dem eisernen Steg, wo man schnell lernt, leise zu gehen, wo man schnell in die Scheiße gerät. Ohne dass man irgendwelche Scheiße versteht. Ich bete zu Allah, dass er mir für die Scheiße vergibt. Denn mein Vater Arbeit, Sonntag 12 Stunden in einer Fabrik. Denk, dass das Leben so leicht ist. Denk, alles ist ewig und heilig. Und schnell, also denkst, das Erleben beseitigt. Wein nicht, mein Bruder, nein, wein nicht. Ich wurde von Kunden belogen. Will nicht von oben nach unten, sondern von unten nach oben. Meine Homies pumpen sich Drogen. Weiß nicht, was die Scheiße hier soll. Labers von Realness, doch glaub mir, ich spiel nicht Moruk. Ich schreibe für Gold, also höre mir zu. Ich stürme in die Booth. In meinen Adern fließt wirkliches Blut. Wir hasseln fürs Leben, fasten und beten. Sag mir Bescheid, wenn du Probleme hast. Ich lasse es regeln. Moruk, ich lasse es regnen, Moruk, ich lasse es jetzt schneien. Summer Jam, der Typ aus Ostanatolien lässt die Sonne jetzt scheinen.